im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Wir wollten gerade die Sendung beginnen. Ich gehe hier ins Studio und denke, irgendwas stimmt hier nicht. Und was stimmt nicht? Der weiße Hirsch ist nicht da. Deswegen musste ich den ganz schnell, deswegen bin ich ein bisschen außer Atem, noch holen. Aber er ist da, Gott sei Dank. Und der kleine Hirsch ist auch da. Sonst kann man hier nicht anfangen, wenn die Requisiten nicht stimmen. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montagnacht, Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50. Oder wir können uns auch sehr gerne, wenn ihr das mögt und wenn euch das interessiert, über das Duell gestern Nacht Clinton-Trump unterhalten. Wer von euch hat es gesehen oder hat es vielleicht im Nachhinein gesehen? Wie habt ihr es gefunden? Wie kommen euch diese beiden Politiker rüber? Was glaubt ihr, wer das Rennen machen wird? 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Thomas. Und Thomas ist 69. Guten Morgen. Thomas. Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Prima, ich auch. Ich bitte dich, den Ton von deinem Fernseher ganz runterzudrehen. Ach, ich. Eine schöne Neuigkeit. So, ihr Lieben. Und Thomas, um was geht's? Es geht um Folgendes. Und zwar bin ich Diabetiker. Nee, du musst den Ton ganz wegdrehen, Thomas, sonst geht das nicht. Ist es so schwer? Habe ich. Sehr gut. So. Du bist Diabetiker? Ich bin Diabetiker und habe auch noch einige andere Krankheiten. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst, eine andere Frau kennenzulernen aufgrund von Erektionsstörungen. Wie lange bist du denn schon solo? Solo bin ich 7 Jahre. Mhm. Und gab es zwischendurch schon mal Affären? Ja, eine vor 5 Jahren mit einer Bekannten aus Philippinen. Mit einer Bekannten aus den Philippinen? Und da hat es auch nicht so richtig geklappt. Das heißt, ich habe sie befriedigen können mit Hand und Okay. Aber nicht so richtig. Wie lange warst du mit dieser Frau in Verbindung? 5 Monate. Hast du sie auf den Philippinen kennengelernt? Nein, hier in Deutschland. Mhm. Die ist aber jetzt in Philippinen. Okay. Und seit der Zeit lebe ich alleine. Ja. Und ja, hab die Angst und die Probleme, ne? So, nun gibt es ja seit geraumer Zeit wunderbare Hilfsmittel für Männer, die Erektionsprobleme haben. Richtig, aber das hat nicht so richtig geklappt. Hast du es ausprobiert? Ja. Unter Anleitung eines Arztes? Nein, Viagra und hat nicht so richtig geklappt. Hast du das unter Anleitung eines Arztes eingenommen? Nein. Sondern wie bist du an diese Pillen gekommen? Ja, okay, da habe ich einen Arzt zur Hilfe genommen, ne? Und habe aber nicht so richtig geklappt. Was heißt das? Es hat nicht richtig geklappt. Ja, mit der Erektion, ne? Trotz der Pille nicht? Nein. Du hast aber nicht mit dem Arzt Rücksprache genommen, ob die Dosierung vielleicht falsch ist oder was da vielleicht nicht so in Ordnung war? Nein, habe ich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe die Probleme und schäme mich auch so ein bisschen, ne? Ja gut, Thomas, da muss man sich nicht schämen. Das haben sehr viele Menschen, sehr viele Männer, vor allen Dingen, wenn das krankheitsbedingt auch noch bei dir zurückzuführen ist. Also, ich würde mich an deiner Stelle auf jeden Fall mit einem Urologen deines Vertrauens unterhalten. Ja. Und dann soll der dir mal, es gibt ja mehrere Mittel, das vielleicht für dich passende Mittel aufschreiben. Der kennt auch deine Medikamente, was zueinander passt. Und ja, ich habe mit einem Urologen gesprochen. Ja. Und der hat mir gesagt, dass also zwischen Bauchnabel und Penis da ein kleines, da muss was operiert werden. Das kann nicht operiert werden. Und das ist also irreparabel, ne? Was ist denn da zwischen Bauchnabel und Penis? So ein kleines, wie soll ich sagen, kleines, ja, kann nicht operiert werden, ne? Das ist so ein kleiner, Bruch oder was? Ja, im Bauch. Ein Bruch? Nein. Ja. Also du weißt es nicht genau, was da ist? Nee. Da bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Also daran sind die Erektionsprobleme festzumachen? Richtig. Okay, da tappen wir jetzt beide hier im Dunkeln. Da kann ich dir nichts zu sagen. Da musst du... Hast du denn mit dem Urologen auch über ein Potenzmittel gesprochen? Ja, und der hat mir gesagt, es hilft nur Viagra, ne? Hat er gesagt? Ja. Hat er dir aber nicht aufgeschrieben? Der hat das schon aufgeschrieben, ja. Okay, so kommen wir nicht weiter. Ich sage dir, du brauchst eine ordentliche, nochmalige, ordentliche Beratung von einem Urologen. Der muss dein gesamtes Krankheitsbild sich anschauen. Und der soll dich beraten, was du nehmen kannst und sollst und in welcher Dosierung. Ja, okay. Und da muss man sich wirklich nicht schämen. Ja, finde ich. Ja, wirklich, finde ich. Hast du denn in diesen letzten Jahren nach der Liaison mit der philippinischen Frau nochmal einen Versuch gemacht, deine Frau kennenzulernen? Richtig, aber da hat es also, wie gesagt, nicht geklappt, ne? Da gab es dann auch schon den Versuch einer sexuellen Annäherung, aber... Ja. Und das hat nur geklappt insofern, dass ich mich also anders oder dass ich sie anders befriedigen kann, eben durch... Wie du es gerade gesagt hast, ja. Ja. Thomas, also das ist mein Rat, mein ganz dringender Rat. Geh nochmal zum Urologen, lass die Hose runter und erklär dem alles und dann soll der dir richtig detailliert einen Plan in die Hand geben, was für dich gut ist. Prima. So, viel Glück und alles Gute. Schade, dass du aufhörst. Ja, nach 21, fast 22 Jahren, Thomas. Es war immer klasse. Ich danke dir, sehr nett, dass du sagst. Okay. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. So, ihr Lieben, falls ihr gerade reingeschaltet habt, wir sind wieder da, freie Themennacht heute am Montag. Und ich hatte gerade dazu aufgerufen oder euch gefragt, wer von euch gestern Nacht, vielleicht sogar live, das Duell gesehen hat zwischen Hillary Clinton und Herrn Trump. Oder vielleicht habt ihr es heute im Nachhinein Ausschnitte gesehen. Wie habt ihr es gefunden? Was habt ihr dabei empfunden, als ihr diesen Schlagabtausch gesehen habt? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist der Thomas. Thomas ist 25. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Ja. Hallo, Thomas. Um was geht's? Ja. Bei mir geht's darum, dass ich unter einer sozialen Angststörung leide. Eine soziale Angststörung? Genau. Erklär mal genau, was das in deinem Fall bedeutet. Also bei mir hat es angefangen, als 2003 mein Großonkel verstarb, also an Alkoholproblem. Mhm. Und dadurch, durch den daraus erlittenen Schock, konnte ich dann, hat sich dann die Angst so entwickelt. Da warst du so gerade in der Vorpubertät? 12 Jahre. Mhm. Ja. Hattest du denn eine enge Verbindung zu dem Onkel? Genau, ja. Also er war wie ein Vater für mich. Und da mein Erzeuger gewalttätig war in der Beziehung zu meiner Mama, wuchs ich dann halt bei meiner Mutter auf und dadurch entstand das enge Verhältnis zu ihm. Mhm. Ja. Und danach kam dann Mobbing in der Schule dazu. Mhm. Und ja, dadurch hat sich die Angst so, ja, manifestiert. Wie hat sich denn die Angst damals in jungen Jahren am Anfang gezeigt? Ja, eher, dass ich mich immer weiter zurückgezogen habe, so stetig. Also, dass ich mit dem Schock durch seinen Tod nicht umgehen konnte und dann später durch das Mobbing, dass ja, dass dass ich, ja, wie soll ich sagen, dass es sehr schwer war, wieder sozialen Kontakt zu finden. Klar, wenn man schon etwas angeknackst ist und dann noch sowas in der Schule erlebt, ist das natürlich ganz schlimm und macht das Ganze noch, ja, treibt es noch weiter auf die Spitze. Ja, genau. Wie sieht das denn heute aus, Thomas? Wie lebst du? Also die soziale Isolation ist so seit 5 Jahren so in ihrem Höhepunkt. Und ja, das derzeitige Leben ist eher mehr schlecht als recht. Ich frage dich jetzt nochmal, das Alter 25 stimmt? Genau. Du erscheinst mir von der Stimme her sehr, also etwas älter, etwas reifer. Ja, das höre ich schon öfter. Ach so. Ja. Okay. Und ja, und durch die Jahre hat sich dann immer wieder weiter verschlechtert und Therapien haben halt bis jetzt nicht angeschlagen so richtig. Ja. Also querbeet von Heilpraktiker bis Verhaltenstherapie, Verschiedenes wurde dort gemacht, aber bis jetzt ja, bis jetzt gab es keinen Durchbruch. Ja. Erzähl mir mal noch ein bisschen ausführlicher und detaillierter über dein jetziges Leben. Also ich frage mal konkreter, lebst du alleine? Nein, bei meiner Mutter. Bei der Mutter noch? Ja, ja. Genau. Und kannst du einem Beruf nachgehen? Nein, also ich bin arbeitsunfähig deswegen. Mhm. Ja. Hast du mal einen Beruf gelernt? Nein, also es durch die Isolation und durch das alles, was sich daraus entwickelt hat, war eigentlich nie so möglich, irgendwie Fuß zu fassen. Verstehe. Ja. Hast du denn einen Schulabschluss noch geschafft? Hauptschulabschluss. Okay, aber dann war das zu anstrengend, zu schwierig für dich, in eine Lehre zu gehen, oder? Genau, ja. Jetzt lebst du bei deiner Mutter. Mhm. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, es ist, es ist sehr trostlos eigentlich. Es ist eher so ein, immer über ein, wie soll ich sagen, über Wasser halten. Mhm. Ja. Beschreiben wir mal so einen Nachmittag zum Beispiel. Was machst du die Stunden? Ja, ich bin eigentlich meistens im Internet. Dadurch hat sich auch so eine Sucht entwickelt. Mhm. Und das isoliert einen dann noch mehr, wenn man ständig vor dem PC hängt? Genau. Also ich versuche, ich liebe Schreiben sehr. Also ich versuche, meine Geschichte auch so aufzuschreiben und auch durch das Schreiben so, ja, besser damit umgehen zu können. Okay, das ist ja kein schlechter Ansatz. Schreiben befreit ja immer ein bisschen. Ja. Oder sogar ein bisschen viel. Ja. Du bist im Internet. Was machst du denn im Internet? Meistens nur, durch Informationssammlung, also wenn man so sagen kann. Keine Spiele oder irgendwas. Also keine Spiele, keine Chats? Nein, also eigentlich nur so, ja, soziale Kontakte pflegen so oder weiterbilden, also. Also keine soziale Kontakte pflegen? Ja, doch. Also mit anderen Menschen im Internet? Ja. Ach so, das schon. Ja. Ach so, das heißt, du hast also so übers Internet schon einen Freundeskreis. Genau, ja. Aber nicht real. Real nicht, aber durchs Internet, da kann ich mich so entfalten, wie es eigentlich hätte. Ah, verstehe. Ja. Wie viele reale Freunde hast du denn? Ich hatte früher mal 2 reale und die Kontakte sind dadurch dann gescheitert. mit der Zeit, weil praktisch da konnte man nicht mit mir weiter umgehen. Mhm. Wärst du denn überhaupt in der Lage, jemanden zu besuchen? Nur sehr schwer. Also es gibt Phasen, wo es mal besser ist, aber meistens geht's eigentlich nur, wenn ich wenn ich was getrunken habe. Ja. Ach so. Also Alkohol, Alkohol macht dich da ein bisschen lockerer und angstloser. Also bei mir kann man so praktisch sagen, dass ich, wenn ich nicht sturzbesoffen, aber wenn ich betrunken bin, dann kann ich mich so zeigen, wie ich wirklich sein will. Ja. Mhm. Kannst du im nüchternen Zustand zum Beispiel einkaufen gehen? Ja, es wäre möglich, aber es ist sehr schwer. Es ist immer mit einem sehr großen Druck verbunden. Wäre es möglich, wenn du mit deiner Mutter zusammen einkaufen gehst? Das geht. Das geht, ja. Also wenn eine Schutzperson quasi dabei ist, dann geht das. Ja. Kannst du alleine spazieren gehen zum Beispiel? Dann meistens nur spät abends oder nachts. Mhm. Also ja. Es muss eigentlich praktisch dunkel sein und wenig los sein auf der Straße. Ja. Das heißt, jeder Mensch, der dir begegnet, erschreckt dich irgendwie oder macht dir Angst. Ja. Und jeder Blick ist für dich irgendwie unangenehm. Ja, genau. Es ist wie du gesagt hast, es hat eher viel mit den Blicken zu tun. Mit den Blicken. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade erzählt, dass der Alkohol dich ein bisschen locker macht und der Alkohol dich eigentlich vermeintlich befreit, so ein bisschen. Ja. Aber nicht, dass es so eine Sucht ist. Das wollte ich gerade fragen. Da besteht ja die große Gefahr, dass du dann immer und immer wieder in den Alkohol flüchtest. Genau, aber es ist nicht so, dass ich Alkohol als die letzte Lösung sehe. Also das heißt, du kannst gut auf den Alkohol auch verzichten? Genau, ja. Du musst also nicht jeden Tag trinken? Nein, also es ist nie jeden Tag. Es ist praktisch so eine Stütze, aber nicht im negativen Sinne. Jetzt finde ich ja ganz interessant, dass du sagst, im Internet über Chatten kannst du mit den Leuten ganz normal umgehen und dich auch so zeigen, wie du meinst, dass du bist. Ja, also da gibt's keine Hemmungen oder irgendwas. Auch im nüchternen Zustand. Genau. Mhm. Nur wenn das Thema auf die Krankheit kommt, dann ist da so eine Hemmung da, weil ich dann nicht weiß, wie mein Gegenüber da reagiert. Chattest du eher mit Männern oder mit Frauen? Eher mit Frauen, weil ich auch oft schon auf Partnersuche war durchs Internet. Das heißt, genau, das ist ein großes anderes Thema. Du bist 25 Jahre alt, da verliebt man sich auch gerne, wer hätte mal Sex. Ja. Das hast du alles noch nicht erlebt? Ja, ich hatte mal Intimitäten, aber nicht auf Dauer. Es waren eher so einmalige Gelegenheiten. Ja. Wenn du den Leuten erzählst, dass du eine Angststörung hast und vielleicht auch ein bisschen näher erklärst, wie du mir das gerade erklärt hast, wie reagieren denn die Leute, die Chatpartner? Also vor kurzem hatte ich ein Mädchen angerufen, wo über Ghosting gesprochen hat. Ja? Ja, und bei mir ist es eher so die erste Form davon. Also praktisch, wenn ich eine Beziehung eingehen würde oder kennenlernen will, dann sobald es auf die Krankheit zu sprechen kommt, kommt keine Antwort mehr. Das ist ja auch frustrierend. Ja, das ist sehr frustrierend, ja. Das glaube ich. So, jetzt hast du mir vorhin auch noch erzählt, dass du schon mehrere Therapien gemacht hast. Genau. Verhaltenstherapie, du warst beim Heilpraktiker. Warst du auch schon mal in einer Klinik, Thomas? Ja. Wie oft schon? Einmal. Ja. Mhm. Also ich bin querbeet durch verschiedene Angebote schon durchgegangen. Hat bisher nichts genutzt. Genau. Muss man so offen sagen. Ja. Also es konnte einfach nicht der Kern des Problems gefunden werden. Aber der Kern des Problems, den kennst du ja. Ja, ich vermute, dass es der Tod meines Großonkels ist. Aber seitdem fing es ja an, kann man so sagen. Ne? Vorher warst du ein relativ normales Kind? Also sehr aufgeweckt und euphorisch. Mhm. Also praktisch eigentlich das Gegenteil vom jetzigen. Thomas, weißt du, was ich glaube? Dass du bisher in deinen Therapieansätzen Pech gehabt hast. Dass du entweder in die falsche Therapie gekommen bist oder einfach an die falschen Therapeuten, wo die Chemie auch nicht so stimmte. Auch wenn du jetzt nähere Misserfolge gehabt hast, finde ich, du musst einen neuen Anlauf machen. Ja, ja, ich bin gerade dabei, wieder einen neuen Anlauf zu machen. Sehr gut, sehr gut. Denn das ist, so kannst du nicht leben auf Dauer. Ja, ja. Du verschwendest dein Leben, deine Zeit und dein, du kannst, so kannst, findest du auch kein Lebensglück und kein Lebens, keine Lebenserfüllung. Ja, ja. Dem bin ich mir bewusst, ja. Und ich glaube, gerade bei diesen komplizierten psychischen Erkrankungen muss man es immer und immer wieder versuchen. Ja, ja. Bis man das Glück der Fügung hat, dass man zu einem richtigen Therapeuten kommt, der einen richtig anpacken auch kann. Genau. Also in dem Thema ist es bei mir nicht so, dass ich mich scheue vor Neuem oder wenn da ein Rückschlag entstanden ist, dass ich dann aufgib. Also ich bin da schon, ja, kontinuierlich dabei. Ja, dann, da möchte ich dich wirklich von Herzen ermutigen, dass es wirklich engagiert anzugehen. Ja. Denn du hast nur zu gewinnen. Vielleicht verlierst du noch, vielleicht klappt es dieses Mal auch noch nicht. Damit muss man auch rechnen. Aber dann klappt es beim übernächsten Mal. Aber ich wäre jetzt schon mal optimistisch und ging sehr engagiert an die jetzige Therapieform ran. Ja. Gehst du in eine Klinik? Ja, ich hatte es mir schon mal vorgestellt, aber es ist eher so, dass ich es aufs Ambulante eher... Okay, wenn das erstmal dein Weg ist, dann ist ja auch gut. Ja. Ich biete dir sehr gern noch ein Gespräch mit meiner Psychologin an. Ja, gerne. Das kann ja auch von Interesse für dich sein, dass sie dir vielleicht noch ein paar Tipps auch für die nächste Therapie dann an die Hand gibt. Ja, sehr gerne. Ja. Thomas, ich drücke die Daumen, wünsche dir wirklich sehr viel Glück und du legst bitte auf und die Heike ruft dich gleich zurück. Vielen Dank, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, hier ist Annette. Annette ist 35, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Dumme. Guten Morgen, Annette. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich schaffe an und hätte jetzt die Möglichkeit eines Pornodrehs und weiß nicht, was ich machen soll. Wie lange schaffst du schon an? Seit Mai diesen Jahr. Ach so, länger noch nicht? Nee. Wie hat sich das ergeben? Wie bist du da rangekommen? Ja, durch einen Zufall eigentlich. Ich habe dann die Sendung gesehen und... Wie das? Ihr das? Durch uns? Nein, nicht wirklich. Also ich hatte finanzielle Not ganz doll und dann habe ich deine Sendung gesehen. Da ging es um Körperflüssigkeiten. Ja. Und der Letzte, der gesprochen hat, der hatte halt erwähnt, dass er seine Körperflüssigkeit, die er benötigt zur Befriedigung, aus dem Internet bezieht. Mhm. So, das konnte ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls habe ich das so, habe ich einfach was eingegeben und ja, da habe ich halt ein Angebot gemacht und dann gab es eine riesen Resonanz und so bin ich halt irgendwie dazu. Das heißt, du hast deine Körperflüssigkeiten angeboten zum Verkaufen? Ja, genau. Was? Ich musste das letztendlich nicht machen und habe das nur umformuliert, womit ich gut leben könnte. Und was bietest du an zum Verkauf? Also dein Urin oder was? Nein, nicht. Einfach Sexblasen. Ach so, na, okay. Und was hast du vorher oder vielleicht jetzt auch noch beruflich? Was machst du beruflich oder hast du gemacht beruflich? Ich bin nicht arbeitsfähig. Bitte? Ich bin erwerbsunfähig. Ach so. Jetzt muss ich nochmal fragen. Du bist dann quasi auf die Idee gekommen durch unsere Sendung. Hast du ein bisschen rumrecherchiert? Das war der letzte Wink, sag ich mal, der dazu geführt hat. Die Bedingungen waren ja schon vorher da, sag ich mal. Mhm. So, und was genau machst du jetzt im Moment? Na, ich biete mich halt an und verdiene halt Geld nebenbei noch. Ja, gehst du zu den Freiern nach Hause, kommen die zu dir? Nein, Hausbesuch, also das mache ich nicht, nee. Die kommen zu mir oder ich gehe ins Hotel oder so. Aber du bist für dich alleine, du bist nicht in einem Bordell angestellt oder? Nein. Und jetzt hast du das Angebot für eventuell bei einem Pornodreh mitzumachen? Genau, und da habe ich so ein bisschen Respekt vor und bin mir jetzt nicht schlüssig, ob ich das. Wie ergeht es dir denn jetzt seit Mai, seitdem du das machst? Naja, ich habe halt viel Stress, viel zu tun und ja, so eine gewisse Abstumpfung merke ich langsam, ne? Dass es alles sehr routiniert wird. Schon, seit Mai merkst du das? Ja. Ich gehe mir davon aus, dass du keinen Freund hast, keinen Mann hast? Nee, ich habe so was anderes. Du hast mit Emotionen. Bitte? Ich habe eine Affäre. Du hast eine Affäre. Und weiß die Affäre, dass du anschaffen gehst nebenher? Ja, weiß ich. Die weiß das? Der Typ weiß das? Mhm. Was sagt denn der dazu? Ja, begeistert ist er nicht, ne? Aber er kann es halt nicht verbieten. Hast du ein Kind? Ja. Du hast ein Kind. Hm? Wie alt ist das Kind? 7. 7? Mhm. Was erzählst du denn dem Jungen, wenn du losgehst, wo du hingehst? Ja, oh, Junge, ist es ein Junge? Ich sag jetzt Junge. Ist es ein Junge? Ja, genau. Ist ein Junge. Ja, ich sag halt, ich gehe zu einer Freundin oder so und. Mhm. Ich bin jetzt erstmal erschrocken, dass du durch uns auf die Idee gekommen bist. Aber gut, das können wir nicht verhindern, wenn wir über solche eben Themen deswegen sprechen. Wir genau möchten hier keine Werbung für Prostitution machen. Und wer das macht, okay, aber Werbung wollen wir dafür nicht machen. Weißt du, Annette, ich bin gerade etwas gebremst, wenn du so über das sprichst, was du jetzt tust, wie du sprichst. Sagt mir das irgendwie, dass das für dich nicht das Tollste und Richtigste ist? Nee, aber ich habe keine Geldnot mehr. Ich meine, vorher war es so, dass wir kaum was. Am Ende des Monats war ich nur noch am Betteln. Es war einfach demütigend. Dein Kind lebt mit dir zusammen. Fest. Ja, genau. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ich kann höherwertige Lebensmittel kaufen. Ich kann Schuhe kaufen, wenn die zu klein sind. Ich kann Unternehmungen machen. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Mhm. Das ist einfach toll. Weswegen bist du erwerbsunfähig? Posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen und so ein Kram. Okay, also das sind ernstzunehmende psychische Probleme. Ja. Magst du vielleicht mal einen Hinweis mir geben, was sehr Schlimmes in deiner Vergangenheit passiert ist? Ja, Inzest, ne? Aber ich meine, das hat ja gerade die Grundlage gelegt, dass ich es überhaupt machen kann. Inzest? Das heißt, du hast einen sexuellen Missbrauch von deinem Vater oder Bruder erlebt? Ja, na, im Allgemeinen nennt man den Vater und ich sag mal Erzeuger. Erzeuger, mhm. Weißt du, Annette, ich glaube, vielleicht weißt du das, dass ich schon wirklich mit sehr, sehr vielen Prostituierten gesprochen habe. Und ich respektiere die Frauen und es gibt wirklich Frauen, die so, sagen wir mal, so solide im Leben stehen, die das gut wegstecken können und als Job sehen. Die auch, glaube ich, vielleicht gar keinen Schaden davon tragen. Wenige. Die meisten allerdings, habe ich den Eindruck, nach einer gewissen Zeit geht es denen nicht gut. Vor allen Dingen, wenn man schon vorbelastet ist. Und was du mir gerade angedeutet hast, klingt ja nach einer erheblichen Vorbelastung. Und ich habe ganz große Sorge, wenn du weitermachst und sogar jetzt noch in den Pornobereich hineingehst, dass du dich kaputt machst damit. Naja. Und du hast Sorge zu tragen für dein Kind. Und natürlich ist das schon rührend, wenn du sagst, wir können uns endlich mal ordentliche Lebensmittel einkaufen. Und das ging vorher nicht. Nee. Andererseits muss der Junge auch eine relativ stabile Mama haben. Sonst geht der auch unter. Und wenn du jetzt da sowas machst und mit all deinen Erinnerungen und Assoziationen, habe ich große Sorge, dass das nicht gut ist für dich. Und dass du vielleicht irgendwann zusammenbrichst, seelisch. Ja, ist im Rahmen des Möglichen, ne? Hast du denn, gutes Stichwort, hast du im Rahmen des Möglichen denn alles ausgenutzt, was du an Geld, was an Geldern dir zusteht? Ja, die ganze Palette. Hm? Ja, funktioniert halt nicht. Gäbe es denn keine Möglichkeit, dass du irgendwie so einen kleinen anderen Job nebenher machst, der dich auch nicht so sehr belastet? Die Belastungsgrenze ist ziemlich weit unten. Annette, wenn die Belastungsgrenze ziemlich weit unten ist, dann arbeitest du als Prostituierte? Dann brauche ich ja nicht viel machen. Bitte? Brauche ich doch nicht viel machen. Nee, zunächst musst du nicht viel machen. Aber was muss deine Seele mitmachen? Und wir müssen jetzt, glaube ich, gar nicht weiter darüber reden, wenn du auch noch in eine Pornoproduktion gingst, was das für dich bedeuten würde an psychischem Stress. Mhm. Bist du wegen dieser Geschichten ja wahrscheinlich sehr intensiv schon behandelt worden? Aus der Vergangenheit? Ich bin in Behandlung. Du bist sogar in Behandlung. Weiß dein Therapeut, was du nebenher machst? Ja, Sie weiß das, ja. Was sagt sie dazu? Ja, begeistert ist sie nicht, ne? Aber sie kann es halt nicht verhindern. Also sie können ja einfach nur mich begleiten. Na klar, klar. Hm? Es kann natürlich keiner von außen verhindern, aber die Psychologin wird das auch ahnen, dass das nicht gut ist für dich, so wie ich, der dich jetzt noch gar nicht lange kennt, sondern erst ein paar Minuten, das auch spüre. Es will dich ja niemand bevormunden. Es will ja, ich möchte es einfach nur als Außenstehender dir vielleicht meine Meinung sagen und die Sorge zum Ausdruck bringen, die ich mir um dich mache und um dein Kind. Weißt du, im Klartext möchte ich dir eigentlich sagen, lass das alles sein. Nicht aus moralischen Gründen oder irgendwie sowas, sondern weil es dir nicht gut tut. Hm. Kriegst du denn so die Betreuung des Jungen, funktioniert das ja, eigentlich natürlich. So ganz? Das klappt ja. Alles. Hm. Der steht an erster Stelle, das ist so, und das ist immer so sein. Bitte? Der steht an erster Stelle, ja. Das ist so, und wird immer so sein. Mhm. Gibt es einen Kontakt zu dem Vater, Fall. Zum Vater des Jungen? Ja, der ist regelmäßig da und so. Also kümmert ihr beide euch gut drum? Genau. Mhm. Lieber Nett, ich habe dir gesagt, was ich denke. Das wolltest du wahrscheinlich auch zunächst mal hören. Das ist meine private, persönliche Meinung, die ich dir sage. Ich möchte aber auch sehr gerne, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir spricht, wenn du einverstanden bist. Okay. Gut, das kann ja auch nichts schaden. Genau, eben. Gut, lieber Nett, dann bitte ich dich aufzulegen. Die Heike ruft dich zurück und ich hoffe, dass du für dich und dein Leben und dein Kind die richtige Entscheidung triffst. Okay, Domian, ich wollte noch sagen, du hast super Sendung gemacht und schade, dass du aufhörst und Dankeschön. Ja, auch alles Gute, ne? Dankeschön, sehr nett von dir. Lieber Nett, bis dann. Du legst bitte auf. Tschüss. Okay, bis dann, ciao. 1.31 Uhr haben wir hier der Hinweis auf unser Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Geschwister. Und ich möchte gerne mit Geschwistern reden, die sich hassen und die sich lieben. Jeder, der Geschwister hat, fast jeder hat ja da schon so seine Geschichten erlebt oder hat auch große Geschichten erlebt. Also ich frage euch, welche besondere Geschichte habt ihr mit euren Geschwistern schon erlebt? Erbstreitigkeiten, vielleicht auch Missbrauch, vielleicht wurde der Partner ausgespannt, vielleicht hat euer Bruder euch, eure Schwester euch auch das Leben gerettet, vielleicht eine Niere gespendet oder irgendetwas anderes Besonderes gemacht. Oder gibt es vielleicht eine lebenslange Feindschaft, aus welchen Gründen auch immer? Und gibt es jemanden unter euch, der mit seinem Bruder, mit seiner Schwester sogar eine Liebesbeziehung pflegt? Also keine platonische Liebesbeziehung, sondern eine intime, eine sexuelle Beziehung. Also eine Geschwisterliebe hat. Geschwister, unser Thema, ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung und natürlich dann auch während der Sendung anrufen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute Montag. Und hier ist der Daniel, der ist 29. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Jürgen. Daniel, dein Thema. Mein Thema ist die Präsidentschaftswahl in Amerika. Ah, hast du es gestern Nacht gesehen? Natürlich habe ich es gesehen. Ja, ich habe es auch gesehen. Ja, und? Also ich war pro Trump. Wie bitte? Pro Trump, nein. Hör ich natürlich pro Trump. Natürlich? Also bist du bei Sinnen? Bist du bei Sinnen? Nein, ich meine, Hillary Clinton geht gar nicht. Warum für nicht? Mich. Hillary Clinton ist eine absolute Kriegstreiberin. Absolut. Also. Und du meinst, der Friedensengel ist ja Trump? Ist nicht unbedingt, also wie gesagt, ist Pest und Cholera oder wie sagt man immer, ja. Ja, aber ja. Trump ist definitiv, finde ich, die bessere Option als Hillary Clinton. Mit Hillary Clinton gibt es den Dritten Weltkrieg. Die Sorge habe ich definitiv. Eher, dass es die mit Trump gibt. Niemals, mit Trump niemals. Also Trump nährt sich Russland schon an. Aber Hillary Clinton definitiv pro, also komplett gegen Russland. Alles sind die Russen schuld. Und wenn Hillary Clinton wirklich Präsidentin wird, dann wird es richtig knallen, denke ich. Daniel, ich bin wirklich ein bisschen entsetzt, dass du das so siehst. Eine freie Meinungsäußerung, ja, oder? Ja, gut, entspann dich. Du darfst es natürlich so sehen. Ja. Aber es wundert mich total, dass du kritisch der Clinton gegenüber eingestellt bist. Das kann ja sein. Das glaube ich ja auch. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass dieser wirre Mensch nur ansatzweise dieses Amt ausüben könnte und diese Verantwortung tragen könnte. Ich sag dir, mir wird Angst und Bange, wenn ein solcher Mensch Präsident der Vereinigten Staaten wird. Dann können Sie ja gerne zur Party von Trump am 8. November vorbeikommen, Herr Domian. Also ich denke schon, dass er gewinnen wird. Ich bin sogar fast fest davon überzeugt. Du hast das Duell gestern gesehen, da muss ich gar nicht fragen, wen du besser fandest. Ja, ich fand, Hillary Clinton redet sich halt viel raus, wie Trump gesagt hat. Viel Blabla und es kommt nichts bei rum. Also so ist es auch, ja. Nun gab es ja einen großen Skandal in den letzten Tagen. Es tauchte ein Video auf, wo Herr Trump sehr obszön über Frauen gesprochen hat. Genau, das ist... Und er sich sogar dazu bekannt hat. Ist das auch in Ordnung? Ja, er ist, steht ja gerade dazu. Er hat sich bekannt. Er hat gesagt, es war ein Männergespräch gewesen unter Männern. Ja, aber das sagt doch trotzdem sehr viel über ihn aus. Ich rede über Männer. Wenn ich mit Männern rede, rede ich auch, wenn ich mit Männern rede, nicht despektierlich über Frauen. Ja, aber... Jürgen, gucken Sie, sowas passiert in jeder Kreisligamannschaft, wenn ich mit Kollegen unter sowas passiert, sowas rutscht einen raus, sowas so aber der redet Mann, man. Mal. Aber der Mann ist nicht in der Kreisligamannschaft, sondern der will der mächtigste Mann der Welt werden. Aber die Sache war auch 11 Jahre her, Herr Domian. Also das müssen wir auch sagen, das war nicht für gestern gewesen oder letzte Woche, ist 11 Jahre her gewesen. Aber ich glaube, all die vielen anderen Äußerungen, die wir in der jüngsten Zeit gehört haben, die entsprechen diesen und er findet das ja offensichtlich auch gar nicht so schlimm. Nein, er steht gerade, er hat sich gestern auch dafür entschuldigt. Wenn Sie das gesehen haben, er hat sich dafür entschuldigt und ist gerade dafür. Das macht's für mich nicht besser. Das zeigt einfach, welcher Charakter Medien, dahinter. Ja, aber ich finde die Medienhetze gegen Trump auch sehr schlecht. Es wird immer nur das Negative über Trump hergezogen, es wird nie was Positives beigezogen. Was ist denn positiv zum Beispiel? Positiv ist er, dass er ein Riesenimperium aufgebaut hat in Amerika. Also ist so, er bezahlt auch zig Steuern, also gestern wurde auch über die Steuerdebatte diskutiert und er bezahlt auch zig Millionen von Steuern. Offensichtlich bezahlt er nicht ordentlich Steuern, das ist ja alles noch nicht richtig geklärt. Ich glaube schon, aber es ist halt viel pro Hillary Clinton da, auch bei der TV-Debatte war viel pro Hillary Clinton. Ich finde, es ist keine faire Präsidentschaftswahl, ja. Aber es gibt ja eine Riesenlatte mittlerweile Beispielen, wo er nur wirklich völlig daneben getreten ist. Verzeihst du ihm das alles? Ich finde, man muss auch... Wie er über Schwule redet, wie er über Schwarze redet, über Latinos redet, wie er den Soldaten missachtet, der islamischen Glauben zwar und für Amerika gestorben ist und so weiter. Es wäre niemals mit Trump passiert, man wäre niemals in den Irak eingezogen. Das ist auch eine Sache. Ja, ja gut, das ist jetzt eine Hypothese. Es geht ja darum, wie er sich jetzt verhält den Leuten gegenüber. Wenn er Präsident wird, ist definitiv Amerika besser dran als wie mit Hillary Clinton. Ich sage nicht, dass mit Trump alles perfekt ist, das sage ich ja nicht. Aber definitiv besser als wie mit Hillary Clinton. Wen wirst du in Deutschland wählen? Ich bin für die Linke. Ach, für die Linke? Ich hatte jetzt gedacht, genau das Gegenteil. Die AfD wahrscheinlich hätten Sie gedacht, das oder? Das hätte ich gedacht, ja. Nein, so weit sind wir noch nicht gekommen, Herr Jürgen Domian. So weit sind wir noch nicht. Herr Daniel, das hatte ich jetzt so kombiniert, weil das passt irgendwie auch nicht zusammen. Dass du links wählst und für Trump bist. Ich bin für Trump auch in Sachen Einwanderung, stimme ich aber mit Herrn Trump überein. 550% mehr Einwanderung unkontrolliert in Amerika reinlassen, das will ja Hillary Clinton. Man weiß gar nicht, wer die Leute sind. 550% mehr. Leute einfach reinlassen. Aber gerade beim Thema Einwanderung springen dir die Linken ins Gesicht, wenn du die Position von Trump formulierst. Ja, aber es ist so, man kann Amerika und Deutschland auch schwer vergleichen in der Sache. Ne? Amerika ist ein riesiges Land. Deutschland, wir sehen ja im Moment, was wir in Deutschland für Probleme mit der Sache haben. Ja? Es ist unkontrolliert. Daniel, ich höre gerade, es schaltet sich jetzt noch eine Zuhörerin, Zuschauerin dazu. Du bleibst bitte da bei uns, Daniel, und ich begrüße die Vera. Hallo Vera. Hi, Domian, grüß dich. Du bist 63, stimmt das? Ja. So, hier ist der Daniel und hier bin ich und wir können jetzt zu dritt sprechen. Hast du dich auch zu dem Thema gemeldet? Ich habe mich auch zu dem Thema gemeldet und also ich habe zweimal diese Debatten live gehört, weil ich Freiberuflerin bin und ein freier Mensch, kann also nachts auch Fernsehen schauen. Mhm. Und ich habe mich gestern wirklich echt total total aufgeregt. Also ich bin pro Hillary. Ne? Mhm. Und ich habe mich gestern total aufgeregt und ich weiß nicht, ob ich die dritte nochmal schauen werde. Ne? Weil das fand ich also echt auch krass, seine Körpersprache, also Trumps Körpersprache, wirklich wie er so darum tigerte und ihr so bedrohlich nahe kam. Also ich fand das auch toll, wie sie da die Kontenance behalten hat. Nun haben wir ja hier in der Leitung einen Trump-Befürworter. Ja, ich hab schon gehört. Daniel, ja. Was würdest du denn der Vera jetzt erwidern? Die Körpersprache war wirklich sehr unsympathisch gestern. Ich würde mal gerne wissen, was Vera zu den 30.000 E-Mails sagt von der Hillary Clinton. Ja, die sie reingewaschen hat. Okay, also sie hat ja selber gesagt, dass das nicht so ganz in Ordnung war, ne? Das nicht korrekt, das auf dem privaten Server zu haben, es ist klar. Aber ganz ehrlich gesagt, kann ich da jetzt nicht so ein Element von krimineller Energie drin sehen, sondern das ist eher so organisatorisch dumm gelaufen. Was erwiderst du denn dem Daniel, der hat ja gerade seine Position sehr klar geäußert. Was erwiderst du ihm denn als erfahrene Frau und als Clinton-Anhängerin? was soll ich sagen? Also ich meine, ein paar Anhänger muss der Trump ja auch noch haben. Ne? Und hier in Germany ist das ja dann nicht unbedingt gefährlich, weil er kann ja hoffentlich nicht wählen. Also insofern kann er den schon gut finden. Und ich muss irgendwie so ganz süß. Am Schluss hat ja dieser Zuschauer im Saal, das fand ich total klasse, der hat so systemisch gefragt. Das fragen ja immer die systemischen Therapeutinnen so. Was findest du denn jetzt daran gut? Und dann sollten die halt sagen, was sie aneinander gut finden. Und das fand ich eigentlich so den einzig tröstlichen Moment in dieser grottigen Debatte, dass die dann mal was Gutes übereinander sagen mussten. Und das fand ich so ganz süß, dass er dann sagte, ich fand an Hillary gut, dass sie eine Kämpferin ist. Und das kam für mich dann auch mal ein bisschen authentisch rüber. Insofern bin ich jetzt also nicht so ganz furchtbar böse, wenn jetzt jemand den Trump gut findet, aber ich hoffe halt nicht, dass er gewinnt. Ich fände das ganz schrecklich. An euch beide, was mich gestern, ich habe es ja nun wie gesagt auch gesehen, was mich erschrocken hat, egal ob ich jetzt Clinton-Anhänger oder Trump-Anhänger bin, eigentlich bin ich weder Anhänger von dem noch von der, auf welchem Niveau das gelaufen ist. Ja, furchtbar. Wenn es nicht so ernst wäre, dann hätte man drüber lachen können. Aber es geht um das mächtigste Amt der Welt und um unfassbar viel Verantwortung, die wir alle uns gar nicht vorstellen können. Stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Und das auf diesem Level zu fahren, das ist jetzt egal, wer daran schuld ist, fand ich erschreckend. Als Deutscher fand ich das erschreckend. So etwas gäbe es in Deutschland niemals. Nie. Na? Ja, das ist krass, ja. AfD und Pegida, ne? Also da haben wir schon auch einiges gehört. Ja, das nein, 22%, unglaublich. Also 22% AfD, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nein, ich meine, es gäbe nicht ein solches Duell auf einem solchen Niveau zwischen zwei Kanzlerkandidaten. Das gäbe es in Deutschland nicht. Das wollen wir hoffen, ne? Wobei ich finde schon, dass man da differenzieren muss. Also ich finde Hillary Clinton und Trump da nicht vergleichbar. Also in der ganzen Art und Weise der Körpersprache, der Argumentation. Oder willst du, Domian, willst du da jetzt Hillarys Niveau mit Trumps Niveau vergleichen? Nein, weißt du, Vera, ich bin ja schon fassungslos darüber, dass in diesem riesigen Land, wo es so viel hochintelligente Menschen gibt, überhaupt, dass so jemand an diese Position gekommen ist wie der Trump als Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Ja. Das finde ich unfassbar. Ja, es ist auch unglaublich. Also, dass es nicht irgendwie, ich meine, hier gibt es auch so Splitterparteien oder vielleicht 20%, aber der hält ja immer noch 40 in den Prognosen. Das ist also total. So, Daniel. Und euch beiden kann ich auch sagen, dass er es gewinnen wird. Das wollte ich. Dann gute Nacht. Das wollte ich gerade sagen. Hillary Clinton noch mehr gute Nacht. Dann kriegst du eine Atombombe hier über Deutschland und über Russland. Das definitiv. Hillary Clinton ist die absolute Kriegstreiberin. Definitiv. Du hast gut gelernt bei Herrn Trump. Nein, das ist nicht gut gelernt. Das ist Fakten sind das. Das sind Fakten. Das sind Fakten. Also, deine Prognose ist, dass er gewinnt. Mit wie ich viel? Ich hoffe, dass er gewinnt. Das ist mir schon klar. Aber deine Prognose ist, wie hoch wird er gewinnen? Ja, ganz eng. Das wird ein ganz enges Rennen. Ja. Das wird keine klare. Natürlich wird es keine klare Sache. Es wird ganz enge. Wenn ein bisschen mehr Medienkampagne für Trump mal gemacht, also es ist immer nur gegen Trump, nur gegen Trump, komplett gegen Trump. Gut. Wenn ein bisschen für ihn was kann, dann denke ich auch, dass er ein bisschen klarer gewinnt. Aber es wird, glaube ich, eine enge Sache, aber am Ende wird er gewinnen. Was glaubst du, Vera? Also ich glaube und hoffe, dass es nicht so sein wird. Und ich wünsche mir Hillary als Präsidentin jetzt auch nicht nur, weil ich Trump nicht gerne in der Position sehen möchte, sondern weil ich finde, sie hat es auch verdient. Also ich finde ehrlich gesagt, dass sie auch mit Bill damals echt viel durchgemacht hat. Und ich als Frau bin da einfach solidarisch. Und ich fände das toll, eine Frau als amerikanische Präsidentin. Ich vermute nur, dass wir alle, ob wir wem wir nur auch nahe stehen, in den nächsten Wochen noch viel Schlammschlachten erleben werden. Ja. Ich glaube, beide Lager holen noch sehr üble Dinge aus der Schublade, was sehr, sehr schlimm werden wird. Ich danke euch beiden für das engagierte Gespräch und für eure Meinung. Daniel und Vera. Ich habe mich sehr gefreut. Nochmal an dich, Domian. Schade, dass du aufhörst. Dankeschön. Ich wünsche weiterhin viel Glück und viel Gesundheit und viel Erfolg im weiteren Leben. Sehr nett, Daniel. Alles das Gute dir auch. Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Liebe Vera, vielen Dank. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Ciao. Tschüss. Daniel war jetzt in der Tat der erste Trump-Freund, den ich hier in Deutschland irgendwie kennengelernt habe oder gehört habe. Ich kenne sonst niemanden, auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis, überhaupt gar niemanden. Naja, okay, so ist es halt. Peter ist hier, Peter ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Domian. Guten Morgen, Herr Peter. Ja, jetzt werden wir halt nicht alle zum Herr über. Ja, also bei mir geht es halt ums Thema Körpergerüche. Ja. Und ich habe halt eben vor 2 Jahren mitbekommen, da war ich eine längere Zeit krank und habe halt einfach gemerkt, wie schön es ist, meinen eigenen Körper aufzuriechen und nutze jetzt sozusagen öfters die Gelegenheit, um einfach mich mal so ein paar Tage nicht zu waschen und ja. Welchen Körpergeruch von welcher Stelle magst du am liebsten? Also habe ich jetzt schon mitbekommen, wie es im Team schon gesagt, das ist halt auch im Genitalbereich. Also Genitalbereich? Ja, also da besonders. Ja, das heißt, wenn du dich da ein paar Tage nicht geduscht hast, blühst du auf, wenn die Gerüche hochwallen? Sagen wir mal so, es stört mich jetzt nicht ganz so sehr ab. Ist jetzt nicht so. Es muss schon mehr sein, als dich nicht abstoßen, glaube ich. Ne? Es gefällt dir. Es gefällt mir schon, ja. Ja. Da weiß ich halt leider nicht, ob es jetzt irgendwie pervers ist oder ob es jetzt irgendwie vielleicht nur so eine kurze Phase ist, die ich da irgendwie durchmache. Und ich habe auch schon dem Team gesagt, dass ich da auch das mit einer Partnerin beziehungsweise einem Partner auch noch nicht ausprobiert habe. Also, du bist solo im Moment? Ja. Ja. Gut, das ist natürlich heikel, das ist einem Partner, einer Partnerin. Bist du schwul oder? Bisexuell. Bisexuell, okay. Einem anderen Menschen zuzumuten, ist das ist natürlich unter Umständen dann heikel, wenn man so ein Fetisch. Ist das ein Fetisch? Erregt dich das sexuell sogar ein bisschen? Also wenn ich für mich alleine bin, dann schon. Ja, dann schon. Mhm. Wie ist es so mit den Gerüchen aus anderen heiklen Stellen am Körper, unter den Armen, Füßen und so? Ja, Füße eher nicht so. Also wenn dann schon im oberen Körperbereich, also ab der Mitte angefangen aufwärts. Was machst du denn, wenn es so richtig schön qualmt nach oben? Naja, gut, ich sag mal, man genießt es halt und nutzt halt die Gelegenheit, sich nicht zu waschen, lässt halt vielleicht auch mal seine Unterwäsche einfach mal 2-3 Tage an. Mhm. Also das ist dann so, dass wenn sich halt die Möglichkeit ergibt, ja. Ist das so die Vorstufe oder die Vorbereitung dann für eine gute Onanie? Ja, das ist auch schon dazu gekommen. Ja. Apropos ungewaschene Unterhosen, schnüffelst du dann an diesen Unterhosen auch? Sagen wir mal so, ich nehme sie jetzt nicht so direkt vor die Nase. Mhm. Aber natürlich, wenn der Geruch so hoch kommt, das ist schon in Ordnung. Natürlich fasse ich mich da auch mit den Händen an und rieche vielleicht auch an den Händen. Mhm. Ich meine, es gibt ja diese berühmte Szene damals von Jim Yogi bei dem Fußballspiel. Ich wollte es gerade sagen. Darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen, ist sehr tabuisiert. Und viele Leute werden jetzt denken, was redet der denn da, der Peter, ist ja ekelhaft. Andererseits glaube ich, dass ganz, ganz viele Menschen solche geheimen Sachen machen, die sich an den Socken schnüffeln, die wie Herr Löw am Hintern riecht. Er hat ja in den Po-Schlitz da reingepackt und sich dann beschnüffelt. So war es ja. Insofern kann man es ja auch so ausdrücken. Wir haben es ja alle gesehen im Fernsehen oder in den Videos. Ja gut, es wird immer alles ein bisschen sehr verurteilt. Ne? Also wie Sie gerade gesagt haben, also das macht eigentlich jeder irgendwie. Aber das ist jetzt bei mir jetzt ein bisschen sehr mehr ausgeprägt als über anderen. Das ist natürlich, sehe ich momentan noch nicht so als Problem. Aber Also, Peter, ich sehe es auch nicht als Problem. Wenn du das für dich so machst und du deinen Spaß daran hast und du belästigst niemanden anderen damit, ist das doch völlig in Ordnung. Du musst halt nur aufpassen, wenn du in einer Partnerschaft bist, dass du da niemanden abstößt. Denn die meisten werden das wahrscheinlich nicht schön finden und das befremdlich finden. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch schon sehr lange Single, also ich sage mal, müsste ich halt irgendwie den Partner nahe bringen oder versuchen oder zu fragen. Aber wie ja. jetzt schon gesagt haben, wie du gesagt hast, ist natürlich das sowas jemand nahe zu bringen. Also es gibt bestimmt auch nicht viele Menschen, die sich da die offen zeigen. Und ja. ich gehe mir davon aus, dass es nicht so wichtig ist, dass du dadurch eine Partnerschaft gefährden würdest wollen. Dann duscht man sich halt, Ende der Debatte, oder? Ja, also es ist nicht zwingend notwendig für mich. Also es ist halt, wie ich gesagt habe, ich genieße es irgendwie. Ich merke, dass ich da irgendwie auf meinen Gefallen dran gefunden habe. Mhm. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig für mich. Also da glaube ich, bin ich noch von entfernt. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was draus wird. Also schlimm wäre es, wenn du jetzt deine sexuelle Erregung nur noch daraus holen könntest und alles sich nur noch darum dreht. Dann würde ich auch sagen, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht bei dir. Mhm. Aber so ist das, mein Gott, ja. Wie hast du das eigentlich am Anfang so bemerkt? Wie fing das an? Naja, wie gesagt, das war halt damals durch meine Krankheit bedingt und dann lag ich halt im Bett und konnte eigentlich nicht viel machen. Und ach so, durch die Dämpfe, die da im Bett entstanden sind? Ja, die sind halt so im Bett entstanden. Wie gesagt, das war vor gut 2 Jahren und im Drehjahr. Und da kam das halt einfach dann irgendwie so zum Vorschein. Und ja, es hatte sich so entwickelt. Also wie gesagt, bin 39, also ich habe sowas nie irgendwie großartig in der Form irgendwie erlebt oder drauf gestanden oder drauf geachtet. Das war einfach ein dummer Zufall. Ja. Ich glaube, es ist menschlich, allzu menschlich. Und in einem gewissen Rahmen müssen wir da gar nicht weiter drüber reden. Das ist, wie es ist. Und du belästigst niemanden damit und schadest dir selbst auch nicht. Also alles noch im coolen Bereich, Peter, finde ich. Ja, alles klar. Ich wollte einfach mal loswerden. Ja. Vielleicht hört man ja auch immer von irgendjemand anders auch. Ja, weil man spricht nicht über sowas. Ja, genau. Darüber spricht man nicht mal unter Freunden mit. Das ist so. Um Himmels Willen würde ich nie machen. Nein, nein, natürlich. Das habe ich dir jetzt anvertraut. Hört ja auch kein anderer zu. Also von daher bleibt es unter uns. Ja, genau. Es bleibt unter uns. Peter, alles Gute. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss, schönen Abend. Danke, tschüss. Und hier ist der Philipp. Philipp ist 65. Guten Morgen. 65, ja. Ja, 65. Philipp, weswegen rufst du an? Hallo, Jürgen. Ich bitte dich, den Ton von deinem Fernseher ganz abzuschalten oder runter zu... Hallo? Ja, ich höre dich. Ist runter, ja. Sehr gut. Philipp, weswegen rufst du an? Wegen Donald Trump. Ah. Hast du es gestern Nacht auch gesehen? Ja, habe ich. Wie hast du es gefunden? Was Donald Trump nur einen kleinen Fehler gemacht, er hat ein bisschen zu davor geredet, das Lockerraum-Erzählung und so weiter. Was Bill Clinton gemacht hat, war Tatsachen, aber was Donald Trump gemacht hat, war eigentlich harmlos, da reden so viele Männer. Ich habe in meiner Berufserfahrung in England, Deutschland, Asien, Amerika, ich sag ihnen keine Namen, Schauspieler und. Bekannte Leute in Deutschland, wenn sie wüssten, wie die mit Frauen umgehen, ich könnte die Ehefrauen das erzählen, da sind sie baff. Donald Trump ist 100% für Amerika, soll Präsident werden, Hillary Clinton ist eine Nullnummer. Ich bin da wirklich fassungslos. Woher kommst du, Philipp, aus welchem Land? Aus England. Aus England, okay. Und für dich ist das ganz eindeutig, dieser Mann ist auch mit all seinen Verfehlungen, die von denen wir in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, findest du akzeptabel? Harmlos. Ja, der kommt aus der Reality, aus dem Fernsehen, ist ein bisschen an ihn abgefärbt und so, aber wie er geschäftlich vorgeht und so weiter, so ist er, das ist auch richtig. Ich kenne so viele Geschäftsleute in Deutschland, die machen das wegen Tax und so weiter. Noch schlimmer, aber das ist legal. Traust du ihm denn die politische Verantwortung zu, ein solch großes Land zu führen? Absolut. Er hat ja nun keinerlei Erfahrung damit. Er macht nichts. Mit diesem Mike Pence da seine Kollege als Vizepräsident, die werden das schon hinkriegen. Aber, was nicht sein darf, ist Hillary Clinton. Aber es ist doch eigentlich ein Skandal, dass jemand der mächtigste Mann der Welt wird, der überhaupt keine politische Erfahrung hat, der ein paar Immobilienmilliarden gemacht hat und eine Reality-Talkshow moderiert hat, aber keinen politischen Hintergrund hat. Ja gut, aber eine gerade Auslinie in die Mitte. Er ist Geschäftsmann, genau geradeaus. Ja, aber ein Geschäftsmann muss nicht unbedingt ein guter Politiker sein. Dafür muss man viel mehr berücksichtigen als Politiker, als denn nur als Geschäftsmann. Ja, das war ein noch nicht. Die meisten Politiker oder viele sind, wie die sagen, viel reden und nichts dahinter. Aber er würde das schon hinkriegen, bin ich total von überzeugt. Woher bist du sicher, dass bei ihm etwas dahinter ist? Er redet ja auch viel. Weil ich kenne viele so Leute von höheren Etagen in Deutschland, Geschäftsetagen und so weiter. Ich weiß, wie das läuft. Und auch Geschäfte, ich kenne auch Leute, die Geschäftsführer sind und so. Eigentlich haben die nicht die Bohne eine Ahnung. Das ist alles so Intrigen. Die werden dahingestellt. Das ist das Schlimmste in Deutschland, sagen, man muss ein Lobby haben. So. Und das läuft im Moment, das hat man gesehen, die beiden, den finde ich ganz nett von CNN da, der Anderson Cooper und der die Frau, aber das war pro Clinton gestern gegen Trump. Das ist unfair. Fandest du das erste Duell auch unfair? Nicht ganz, aber da müsste das erstmal ans Licht kommen. Nächste Woche finde ich noch interessanter, aber ich bin als Engländer für eins, Fair Play. Weißt du, ich war gestern auch so erschrocken, ich habe es ja gerade schon gesagt, weil das Niveau dieser Debatte wirklich unterirdisch war, dass Herr Trump plötzlich irgendwo eine Frau rekrutiert, die angeblich von Bill Clinton vergewaltigt worden ist. Genau, und dann, die Frau hat ihn vertreten, hat $800,000 bezahlt. Der Trump hat der Frau $800,000 bezahlt? Der Clinton, gut, das ist aber alles nicht nachgewiesen, das sind alles Gerüchte. Und diese Frau dann in dem Duell zu präsentieren, wo das nicht noch nicht justiziabel ist. Hat Frau Clinton abgelehnt. Bitte? Hat Frau Clinton abgelehnt, das ist gesagt worden. Nein, ich finde es so absolut geschmacklos, so etwas in einer politischen Diskussion zu präsentieren. Hat Frau Clinton mit der Vergangenheit ihres Mannes nichts zu tun. B, ist dieses gerichtlich nicht entschieden und klar. Dann diese Frau in das Publikum zu setzen und damit versuchen, die Kandidatin bloßzustellen. Die ist nicht vorgeladen, um zu sprechen. Die darf da sitzen, wenn die eingeladen ja, ist. Aber es ist doch erstmal eine schwerwiegende Anschuldigung, hinter der vielleicht gar nichts steht. Kein Gericht dieser Welt hat das bisher geklärt. Und das ist aber Frau Clinton hat nichts dagegen gesagt, Herr Clinton auch nicht. Herr das Clinton, ist eine feststehende Tatsache. Nein, das ist keine feststehende Tatsache. Was für ein Unfug. Herr Clinton konnte gestern nichts sagen, weil er kein Mikrofon hatte. Und Frau Clinton gut, Frau Clinton. Hat, ist doch Anwältin. Ja, aber sie hat natürlich zu diesem Vorgang, wird sie in einer öffentlichen Diskussion nichts sagen, was in irgendeiner Weise vielleicht vor Gericht für sie von Schaden sein könnte. Es gehört da einfach nicht hin, finde ich. Das ist unterste Schublade, sowas zu machen. Warum diskutiert er nicht mit ihr über Wirtschaftspolitik, über Außenpolitik, über Syrien, über die Europäische Union, über das hochkomplizierte Verhältnis zu China? All diese Sachen finden gar nicht statt. Sie beschimpfen sich ständig. Sie lügen, Sie lügen, Sie lügen. Ich habe eine Frage. In dem Bus da, wo diese Band aufgenommen wurde, und das ist so ein Trick in Deutschland auch. Feigheit ohne Ende. Der Typ, der das aufgenommen hat, was wollte er damit? Trump fertig machen? Davon gehe ich aus, ja. Ja, Trump ist angesehen. Neide. Ich bin ein super Golflehrer. Als Superspieler. Was meinen Sie, was ich mit Neide zu tun habe? Von Leuten, die fünffache, 1000 Millionenfach mehr haben wie ich, ja. Aber sind tot ja. Beleidigt bei mir, dass ich gut bin, ja, und die sind neidisch. Aha. Darf ich dich noch fragen, zum Schluss, was du vom Beruf machst? Golflehrer. Als Profi-Golflehrer? Ja. In Deutschland oder international? Seit 45 Jahren in Deutschland und international auch. Ja. Ich war mit 16 Jahren in London bei der beste Golflehrer, Bill Cox, in London. habe die beste Lehre abgeschlossen. Ich habe mit 17 seine Bücher gemacht. Ich habe einen Vorfahrenmarkt von ihm gehabt. Ja. Und ich kenne alle. Dann kennst du die High Society. Das glaube ich dir wirklich, ja. Das sag ich doch. Und ich spiele professionell Gitarre. Philipp, profimäßig. Jetzt ist die Sendung. Ich habe 19 E-Gitarren. Sehr gut. Jetzt ist aber die Sendung vorbei. Ich danke für deine Meinungsäußerung und für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich. Kann ich mit Domian sprechen morgen? Ja, du hast jetzt schon mit Domian gesprochen. Die Sendung ist vorbei, mein Lieber. Ich muss dich rauskicken. Alles Gute. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, bis dahin.